Hallo und herzlich willkommen wieder zu, ach übrigens, unserem wundervollsten Bonusformat ever. Jürgen ist immer noch ja, im Gefängnis, aber bis der hier wieder freikommt, wenn er einen Pasch gewürfelt hat, ist Porsche dabei, der steht gerade auf Freiparken und Dominik hat uns das nächste Thema mitgebracht. Ich habe jetzt gerade schon kurz gesagt, dass das mehr mal wieder so eine typische philosophische Dominik-Frage ist. So. Und zwar ist mein Thema heute im weitesten Sinne Ke Huy Quan. Kennt ihr Ke Huy Quan? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Philipp, das ist jetzt deine Chance, Ke Huy Quan zu kennen. Nee. Lass mich raten, Schauspieler. Das ist absolut richtig. So, ich darf hier zitieren, Ke Huy Quan, formerly known by his stage name Jonathan Ke Quan, is a Vietnamese-born American actor. He is best known for his performance as Raymond Wang in Everything Everywhere All at Once and his appearance in the 1980s Steven Spielberg presentation of Indiana Jones and the Temple of Doom and the Goonies. Wisst ihr jetzt, wen ich meine? Moment, ist es Shorty? Es ist tatsächlich Shortstop aus Indiana Jones 2 und der Tempel des Todes. Also ein asiatisch aussehendes Kind. Also wie gesagt, sie mussten aus Vietnam in frühester Kindheit fliehen und ist dann hat dann amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Und der war ein Kinderstar. Also man kennt ihn aus den Goonies und man kennt ihn jetzt vor allen Dingen, also was Philipp ja auch gesagt hat, aus dem zweiten Indiana Jones Teil. Poschi, hast du gesehen, oder? Die in Indiana Jones. Ich habe Indiana Jones gesehen. Ich habe gerade den Namen gegoogelt und das Bild sagt mir definitiv was. Ja, das Kind kenne ich. Genau, also ich behaupte, einer der bekanntesten Filme der 80er Jahre mit einer der bekanntesten Filmfiguren mit Indiana Jones. Und dieser Ke Huy Quan, der war ein Kinderstar. So. Jetzt habe ich aber ja diese Präambel an Informationen vorgelesen und da stand ja, he's best known for his performance as Raymond Wang in Everything Everywhere All at Once. Habt ihr diesen Film gesehen? Noch nicht und der steht bei mir ganz oben auf der Liste. Den haben mir schon mehrere Leute empfohlen, wo ich mir denke, oh, die kennen eigentlich recht gut, welche Sachen ich mag. Von daher, Poschi? Ich kenne ihn nicht. Nee, ich kenne ihn nicht. Es ist ein fantastischer, fantastischer Film, ist auch reihenweise zu Film des Jahres gewählt worden. Je weniger ihr über diesen Film wisst, desto besser ist es, erwartet okay, aber keinen Realismus. Also es geht ins Fantastische und es geht auch ganz viel ins Philosophische. Die Handlung spielt, ich möchte nicht weiter auf diesen Everything Everywhere All at Once eingehen. Eins noch vielleicht, die Michelle Yao spielt da mit. Ich weiß nicht, Yao spricht man es, glaube ich, aus. Die kennt man aus diversesten Filmen. Crouching Tiger, Hidden Dragon, Police Story, James Bond, Tomorrow Never Dies ist auch eine typische Hongkong-based Schauspielerin, deren Gesicht man schon gesehen hat, die in Hollywood viel unterwegs ist. Und die beiden, also die Michelle Yao und der Ke Huy Quan, haben jetzt quasi für ihre Hauptrollen in diesem Film Everything Everywhere All at Once, haben die beiden Golden Globes erhalten. Also Golden Globe ist ja eine Auszeichnung, ein bisschen wie der Oscar. Das ist ein Ding. So. Also wenn man Golden Globe kriegt, das ist auf jeden Fall, kann man mal ins Xing-Profil schreiben. Okay. So. Warum erzähle ich euch das? Das frage ich mich die ganze Zeit auch. Ja, nicht so frech. Ja? Na gut, dann frage ich es mich halt nicht mehr. Es kommt doch. Dieser Ke Huy Quan hat eine Dankesrede bei den Globes hingelegt, die jetzt auch durchs Internet schwirrt, die Menschen reihum zu Tränen rührt. Und im Wesentlichen geht es darum, dass er den Menschen dankt, die ihn entdeckt haben. Also zum Beispiel Steven Spielberg, der Regisseur für Indiana Jones 2 war, der ihn halt gecastet hat und ihm da quasi diese Rolle gegeben hat. Und jetzt aber vor allen Dingen, und da wird es dann richtig, richtig rührend, denjenigen, die ihm nach über 30 Jahren jetzt als erwachsener Mann eine Chance gegeben haben. Weil es tatsächlich so ist, dass Ke Huy Quan ein typischer Kinderschauspieler geblieben ist. Also quasi seine beste Zeit war, als er 10 Jahre alt war, sage ich jetzt mal. Mm. Und da ist sein Weltruhm hergekommen. So. Ein anderes Beispiel ist Brendan Fraser. Brendan Fraser ist ja aus Hollywood ein Stück weit rausgegangen. Da gab es einen Missbrauchsskandal, tatsächlich einer der Fälle, wo mal ein Mann tatsächlich beteiligt war. Er wurde da von dem Executive belästigt, ist über Jahre dann nicht damit klargekommen und ist jetzt nach Jahren der Schauspieler, den man zum Beispiel kennt aus Die Mumie, also weltberühmter Comedy-Action-Star, der jetzt auch sein Comeback nach vielleicht, sagen wir mal, 20 Jahren, wo er eigentlich schon abgeschrieben war, gefeiert hat. Und auch er rührt die Menschen quasi zu Tränen, dass er nach zig Jahren jetzt wieder sein Comeback schafft. So. Meine Frage an euch, wie wichtig ist es, dass man überhaupt einmal etwas Großes erreicht? Weil tatsächlich ist es natürlich ganz, ganz toll, wenn man irgendwann sein Comeback macht. Aber ich persönlich und unser gemeinsamer Freund, der Sean, ist da auch so jemand. Ich glaube, dass ich mit einem weltweiten Erfolg schon super zufrieden wäre. Und ich würde da total eure Meinung dazu haben wollen. Also ich kann das super nachvollziehen, dass wenn man ein Kind war so und dann irgendwie nicht mehr derselbe ist nach 30 Jahren und jetzt ein Erwachsener ist und gefühlt nichts, was man als Kind getan hat, nichts, was man als Erwachsener getan hat, mit dem als Kind quasi gleichzusetzen ist, dass das vielleicht psychologisch an dir nagt. Aber wenn ich ein Musiker wäre, wenn ich ein Filmstar wäre, wenn ich ein Sportler wäre und einen riesengroßen Titel hätte, dann wäre ich persönlich, wenig ambitionierter Dominik, super zufrieden. Wie seht ihr das? Also, das finde ich sehr spannend. Ich brauche, glaube ich, gar nicht diesen riesen, unendlich großen Erfolg. Also, wenn ich sowas irgendwie schaffen würde, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber ich glaube, ich brauche den einen nicht. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, wenn ich ihn hätte, ja. Ich dann irgendwie anders drüber denke. So, also ich hab auch verschiedene Dinge getan in meinem Leben und manche Dinge davon waren besser, manche waren schlechter und vielleicht misst man sich an dem Besten und ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie nochmal was Cooleres mache. So, und wenn mein Coolstes halt extrem cool ist, dann, wenn das die neue Baseline ist, dann bin ich vielleicht mit dem Rest meines Lebens enttäuscht, wenn ich das nicht dauernd schaffe oder so. Yeah. Ich blase hier in ein ähnliches Horn, weil das Problem ein bisschen ist, man misst sich halt immer einerseits irgendwie an anderen, die mehr Erfolg haben und andererseits gewöhnt man sich auch an gewisse Dinge. Albernes Beispiel. Ich habe jetzt bin ich gespannt, ein albernes Beispiel. Keine Ahnung. Ne, Ding Dong, die Hexe ist tot. Ja, vielleicht ist es, es ist vielleicht nicht albern, aber jetzt wirklich so ganz aus der eigenen Seele gesprochen. Ich habe meine Fachhochschulreife mit 1,6 gemacht und hatte damals dann schulbesten Abschluss, habe Rede gehalten, Das war übrigens eine extrem gute Rede. Dankeschön. Muss ich an der Stelle nochmal hervorheben. Ja, ich wollte was Unterhaltsames machen, irgendwie nicht ein nichts hochtraben. Gibt's da Videoaufnahmen? Ich habe keine. Poschi, wie viel muss ich dir zahlen? Ist zu lang her, als dass alle Leute mit so einem Smartphone rumgelaufen werden. Okay, verstanden. 2007, von daher. Und dann habe ich halt im Studium mein Bachelor gemacht mit 1,6. Und dann habe ich gedacht, andere waren vielleicht auch gut. Und dann habe ich meinen Master mit 1,2 gemacht. Und sage ich jetzt so, hab einen Master mit 1,2, bin Ille nicht zufrieden. Ich habe dann halt überlegt, ob ich nicht noch promoviere. Wurde mir angeboten, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie das, was man Michael Schumacher irgendwann vorgehalten hat. So ein, warum machst du jetzt, wir reden von seiner Zeit vor dem Unfall. Warum machst du jetzt nochmal für einen weiter? Du hast doch eigentlich schon alles so gewonnen. Wenn du jetzt weitermachst, das kann doch nicht mehr besser werden als das, was du hattest. Du hattest so viele Weltmeistertitel, bist damals bei Ferrari gefahren, alles krass, warum machst du jetzt das weiter? Ich glaube, dass der Mensch dazu tendiert, sich sowohl mit schlimmen als auch mit objektiv gesehen ganz, ganz positiven Situationen immer so ein Stück weit zu nullen. Also du verdienst im Jahr eine Million Dollar, weil du ein krasser Schauspieler bist. Dann sagst du, das ist ja normal oder irgendwie ist ja so mein Ding. Und ich glaube, so eine Zufriedenheit erlangst du eher dadurch, wie du die Sachen betrachtest, als in der Änderung. Ich glaube, die Änderung löst immer so eine Euphorie oder vielleicht auch Trauer aus, je nachdem, welche Richtung es geht. Aber man üblicherweise pendelt man sich als Mensch dann wieder mit der Situation ein. Ja, also am Ende ist es ja einfach, wie so vieles, A, extrem subjektiv so, das ist mir 100% klar. Und B, ist es aber auch tatsächlich so, dass diese Top-Performer kann ich persönlich eh nicht nachempfinden, weil ich einfach nicht diesen Drive habe. So. Das sind ja auch viele einfach Getriebene, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es ultra faszinierend. Also das ist wirklich ein Thema, was mich über die Jahre schon ein paar Mal irgendwie gefesselt hat. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, man muss ja auch stark differenzieren, wer und in welcher Situation. Ich habe jetzt auch wieder, wie ich schon eingangs sagte, mehr Verständnis dafür, dass jemand irgendwie das Gefühl hatte, dass er als erwachsener Mensch jetzt die Kindheitsdinge quasi nochmal beweisen will. Aber keine Ahnung. Ich danke euch für eure Perspektive. Ich hab einen guten Kumpel und der hat sein Kind taufen lassen. Okay. Und dann wurde er gefragt, was er da dem Kind wünschen möchte. Dann hat er darüber nachgedacht und dann hat er gesagt, Zufriedenheit. Mhm. Und dann meinte der der Pfarrer, dass das so ein bisschen ungewöhnlich ist, weil Leute wünschen dem Kind sonst irgendwie ganz viel Glück oder Erfolg oder Reichtum oder was auch immer. Und aber quasi seine Perspektive darauf war, nee, Zufriedenheit ist eigentlich das Wichtige. Also du, angenommen, du bist jetzt irgendwie super reich, aber willst einfach noch reicher werden, bist du vielleicht absurderweise mega unzufrieden. Genau. Und das ist nicht geil. Und Zufriedenheit ist da eigentlich cooler. So. Und wenn du jetzt halt diesen einen Welthit geschafft hast, bist du danach nur noch unzufrieden. Das ist kacke, oder? Ja, oder stell dir auch mal vor, ich habe das schon mal gesagt, ich kann irgendwo Bands nachvollziehen, die sagen, Alter, ihr wollt immer den einen Scheiß-Song hören. Wir haben noch 50 andere geschrieben. Hört mal unser neues Album und alle sind, nein, spiel die alte Nummer wieder. Ich kann Bands verstehen, die sagen so, nee, wir wollen das nicht mehr spielen. Irgendwie, es ist für uns, es ist keine Herausforderung, es ist nichts mehr Neues, es ist, und andererseits verstehe ich Fans, die sagen ein, boah, geil, dass ihr das spielt. Ich war die Tage jetzt auch beim Rundfunk-Tanzorchester-Konzert. Und ich habe mir noch gedacht, oh, es wäre so cool, wenn sie wirklich Hymnen spielen würden auf der Bühne. Ein Song, den ich einfach, also das ist so ein, eigentlich so ein 80er-Jahre-Song, den es dann nochmal in den, ich bin gerade 2000ern war das, glaube ich, oder Ende 90er, nochmal so als so ein Techno-Remix gab. Und das haben sie halt als so eine Orchesterversion davon gemacht. Und sie haben es gespielt und ich habe mir mega einen abgefreut. Und habe auch gedacht, so ein, ja, das haben sie ja eigentlich schon mal gemacht im Fernsehen. Also von daher ist es nichts Neues, aber trotzdem erfreut es mich jetzt als Publikum so sehr. Und auf der anderen Seite würde ich verstehen, wenn die Leute, die in dem Orchester spielen, sagen, ja komm, so toll, so anspruchsvoll ist es jetzt auch nicht. Und aber manchmal. Radiohead zum Beispiel spielt Creep nicht mehr live. Oh, also das verstehe ich. Alle paar Jahre, wirklich alle paar Jahre spielen die Creep einmal live und in dem Moment, wo die ersten Noten kommen, tickt das Publikum von Kennern schon total aus, weil sie spielen den niemals mehr. So. Ja. Geil. Danke, Jungs. Ganz kurz, nur noch eine Idee. Wäre eigentlich geil, eine Vorband zu engagieren. Die Creep spielen. Spielt, oder das Wegspielen. Oder einfach eine Karaoke-Version davor, vor das Publikum singen lassen. Philipp? Ja. Ich applaudiere deine Idee. vielen Dank, das war eine sehr schöne Aufnahme. Ich danke euch und für alle, die ein bisschen zugehört haben, danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Und viel Zufriedenheit für euch alle. Das stimmt, viel Zufriedenheit. Genau. Ich gehe zufrieden nach Hause. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.